hier sie im Gebiet zu finden, wie ich so oft sie treffe, wenn ich einsam aus waldiger Höhe mich in das Tal verirre. Den Tod, den er ihr gab, im Herzen dahin gestreckt, in brünstigen Schmerzen, fleht für sein Heil sie Tag und Nacht. Erwartet sie die Pilger, schon fällt das Laub, die Heimkehr steht bevor. Kehrt er mit den Begnadigten zurück,